Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Ein Journalist diskutiert mit Anna Lorenz, der Leiterin des Seniorenheims Abendruhe, und der 22-jährigen Studentin Kim Köhler über das Modell Generationen-WG. Heute sind wir zu Besuch im Seniorenheim Abendruhe im Stadtteil Schafbrücke. Frau Anna Lorenz, die Leiterin des Heims, und Frau Kim Köhler, Soziologiestudentin, werden uns von einem sehr interessanten Projekt erzählen. Einen schönen guten Tag, auch an Ihre Zuhörer. Guten Tag. Klagen über die Kluft zwischen den Generationen hört man immer wieder. Wir sind allerdings hier, weil wir genau vom Gegenteil berichten wollen. Nämlich vom harmonischen Zusammenleben von Jung und Alt unter einem Dach. Frau Köhler, Sie sind im Seniorenheim nicht zu Besuch, sondern Sie wohnen hier. Allerdings sind Sie erst 22 Jahre alt. Aus welchen Gründen zieht eine junge Frau wie Sie in ein Altenheim? Sie sind nicht der Einzige mit dieser Frage. Selbst meine Eltern staunten nicht wenig, als ich ihnen von meiner Absicht erzählte. Aber wenn man bedenkt, dass in unserer Stadt, wie in fast allen Unistädten, der Wohnraum knapp und teuer ist, dann ist so eine Entscheidung durchaus verständlich. Wissen Sie, manchmal müssen Studenten sogar in Zelten und Sporthallen übernachten, bis sie eine Bleibe finden. Über 15.000 Studenten sind wir in diesem Semester. Klar. Frau Lorenz, können Sie uns ein bisschen mehr über das Modell Generationen-WG erzählen? Also, dieses Modell entstand im Rahmen des Projekts Wohnen für Hilfe. Ziel dabei ist, mehr Wohnraum für Studenten zu schaffen und gleichzeitig die Generationen einander näher zu bringen. Nun, in der Praxis sieht das so aus. Die Studenten wohnen hier und kümmern sich ein bisschen um die älteren Leute. Dafür zahlen sie dann nur eine niedrige Miete für ihr Apartment im Heim, nämlich 200 Euro monatlich, inklusive Nebenkosten. Das ist recht günstig. Und wie ich gehört habe, ist die Nachfrage sehr groß. Na, das ist ja wohl verständlich. Wohnen die Studenten aber auch gern hier? Frau Köhler, sind Sie mit Ihrer Wohnsituation zufrieden? Und ob? Ich wohne in einem 20 Quadratmeter großen Apartment mit eigenem Bad und Balkon. Sowas könnte ich mir sonst nicht leisten. Tja, das klingt wirklich sehr attraktiv. Ist das eine Ausnahme, Frau Lorenz? Nein. Alle Apartments in unserem Heim sind gleich groß und bieten auch alle das Gleiche. Also ein eigenes Bad, einen Balkon und eine Gemeinschaftsküche. Allerdings gibt es nur 18 davon. Mehr als 18 Studenten können wir also nicht aufnehmen. Und was genau müssen die Studenten tun, wenn sie hier wohnen? Können Sie uns ein bisschen darüber erzählen, damit sich unsere Zuhörer ein Bild davon machen können? Also ich persönlich gehe mit Herrn Steinert spazieren. Das ist ein 84-jähriger Herr. Ich organisiere seine Arzttermine und begleite ihn einmal im Monat zum Arzt. Andere Studenten bringen den älteren Leuten etwas bei, zum Beispiel, wie man einen Computer und das Internet benutzt. Oder sie organisieren Kino- und Gesangsabende. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sehr interessant. Und ehrlich gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass sich ältere Leute für das Internet interessieren. Die sehen uns ja immer an Computern arbeiten. Das weckt natürlich Interesse. Stimmt. Jetzt habe ich eine Frage an Sie, Frau Lorenz. Wie viel Zeit benötigt ein Student für die Arbeit im Heim? Lässt sich diese Arbeit mit dem Lernen unter einen Hut bringen? Oder werden die Studenten dadurch sehr belastet? Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Es sind nur ein paar Stunden im Monat, im Durchschnitt 8. Es hängt natürlich auch von der Art der Beschäftigung ab, aber in der Regel 8 Stunden monatlich, so viel ist das nicht. Auch wenn man ein volles Programm hat, ist das problemlos zu schaffen. Wissen Sie, die Beschäftigung mit den alten Herrschaften sehen wir nicht unbedingt als ein Muss an. In meinem Fall ist sie so angenehm, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Inzwischen verstehe ich mich so gut mit Herrn Steinert, dass ich ihn viel öfter besuche als vorgesehen. Überhaupt ist das für mich eine sehr positive Erfahrung. Und das höre ich auch von anderen Studenten, die keine einfachen Fälle haben. In einem Altersheim gibt es ja auch Leute, die zum Beispiel an Alzheimer leiden. Sie können sich vorstellen, das ist nicht immer problemlos. Frau Lorenz, wie können Sie sicher sein, dass ein Student in solchen Situationen richtig reagiert? Werden die Studenten vor ihrem ersten Kontakt mit den älteren Leuten irgendwie ausgebildet? Absolut sicher kann man nicht mal bei Profis sein. Es ist aber nicht so, dass wir die Sache dem Zufall überlassen. Es werden Workshops organisiert, in denen die Studenten auf den Umgang mit Senioren vorbereitet werden. Da bekommen sie eine Menge Informationen, was unter anderem Hygiene, Sicherheit und Umgangsformen betrifft. Dazu würde ich gern was sagen. Diese Workshops sind sehr hilfreich. Ich selbst habe da viel gelernt. Aber zu den wichtigsten Voraussetzungen gehören Toleranz und Geduld. Das muss man mitbringen, wenn man an so eine Aufgabe herangeht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bedanke mich bei den beiden Damen für das sehr interessante Gespräch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielleicht fragen Sie sich, liebe Zuhörer, was die älteren Heimbewohner zu dem Projekt meinen. Deshalb haben wir eine kleine Umfrage unter den Senioren gemacht. Wir haben nach Meinungen zu dem Zusammenleben mit den Studenten und nach Erfahrungen gefragt und viele, viele verschiedene, oft rührende Geschichten gehört. Die Zeit reicht natürlich nicht aus, um alle diese Erfahrungen hier zu erzählen. Wir können aber mit einem Wort zusammenfassen, was wir erfahren haben. Die älteren Heimbewohner sind begeistert. Alle, aber wirklich alle, sind von diesem Projekt begeistert. Und hier verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Heute sind wir zu Besuch im Seniorenheim Abendruhe im Stadtteil Schafbrücke. Frau Anna Lorenz, die Leiterin des Heims, und Frau Kim Köhler, Soziologiestudentin, werden uns von einem sehr interessanten Projekt erzählen. Einen schönen guten Tag, auch an Ihre Zuhörer. Guten Tag. Klagen über die Kluft zwischen den Generationen hört man immer wieder. Wir sind allerdings hier, weil wir genau vom Gegenteil berichten wollen, nämlich vom harmonischen Zusammenleben von Jung und Alt unter einem Dach. Frau Köhler, Sie sind im Seniorenheim nicht zu Besuch, sondern Sie wohnen hier. Allerdings sind Sie erst 22 Jahre alt. Aus welchen Gründen zieht eine junge Frau wie Sie in ein Altenheim? Sie sind nicht der Einzige mit dieser Frage. Selbst meine Eltern staunten nicht wenig, als ich ihnen von meiner Absicht erzählte. Aber wenn man bedenkt, dass in unserer Stadt, wie in fast allen Unistädten, der Wohnraum knapp und teuer ist, dann ist so eine Entscheidung durchaus verständlich. Wissen Sie, manchmal müssen Studenten sogar in Zelten und Sporthallen übernachten, bis sie eine Bleibe finden. Über 15.000 Studenten sind wir in diesem Semester. Klar. Frau Lorenz, können Sie uns ein bisschen mehr über das Modell Generationen-WG erzählen? Also, dieses Modell entstand im Rahmen des Projekts Wohnen für Hilfe. Ziel dabei ist, mehr Wohnraum für Studenten zu schaffen und gleichzeitig die Generationen einander näher zu bringen. Nun, in der Praxis sieht das so aus. Die Studenten wohnen hier und kümmern sich ein bisschen um die älteren Leute. Dafür zahlen sie dann nur eine niedrige Miete für ihr Apartment im Heim, nämlich 200 Euro monatlich, inklusive Nebenkosten. Das ist recht günstig. Und wie ich gehört habe, ist die Nachfrage sehr groß. Na, das ist ja wohl verständlich. Wohnen die Studenten aber auch gern hier? Frau Köhler, sind Sie mit Ihrer Wohnsituation zufrieden? Und ob?